2.2 1 Die Geschäftsführung hat neue Arbeitszeiten beschlossen. Leider hat sich der Betriebsrat der Entscheidung sofort untergeordnet. 2 Wann kommt Frau Adamczyk eigentlich aus ihrem Urlaub wieder? 3 Die Firma hat das Bürogebäude komplett umgebaut. Statt Einzelbüros gibt es jetzt mehrere Großraumbüros. 4 Um die Kunden von dem Produkt zu überzeugen, wurde eine große Werbekampagne gestartet. 5 Das neue Programm umfasst alle Funktionen, die wir für die Produktentwicklung brauchen. 6 Wir brauchen noch das Okay von der Geschäftsleitung, um das Projekt durchzuführen. 7 Der neue Kollege aus der IT ist sehr nett. Wir haben uns gestern Mittag lange unterhalten. 8 Ich finde den Vertrag nicht. Ich habe schon alle Ordner durchsucht. Weißt du, wo er ist?